Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das passt genau auf die Beschreibung von Schwester Catherine. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Kapitel 2. Der Fremde im Pfarrhaus. Am Pfarrhaus, unweit der Life Church of Kaduna. Dienstag, 11.37 Uhr. Miss Henshaw? Hallo? Miss Henshaw? Schwester Catherine schickt mich. Komisch. Niemand zu sehen. Schwester Catherine sagte doch, sie erwarte mich. Ich schau mal ins Pfarrhaus rein. Miss Henshaw? Mein Name ist Inspektor Cleverton. Sind Sie hier? Niemand da. Ich schätze, ich begebe mich mal auf die Suche. Wo soll Inspektor Cleverton suchen? Für das Arbeitszimmer wähle Track 8. Um in das Schlafzimmer zu schauen, wähle Track 9. Wähle jetzt den gewünschten Track.